glückliche Kindheit, lässige Mutter und als Haustier einen Bären, größer als der von der Losbude. Der Zwerg kriegt sein Fett weg. Dazu gibt's einen Schatz und am Ende pro Nase einen Märchenprinz gratis. Blöde Schnepfen.